Aufgabe 5. Puh, das war eine intensive Besprechung. Es gibt nur so viel zu tun vor der Bildungsmesse. Und jetzt soll ich auch noch das Infoblatt entwerfen. Ich muss sagen, du hast das sehr gut gemacht. Unsere Leiterin Frau Grüneberg war begeistert von deinen Vorschlägen zur Kundengewinnung. Meinst du, weil ich vorgeschlagen habe, ein passenderes Infoblatt für die neue wichtige Zielgruppe der Arbeitssuchenden zu erstellen? Ja, genau, das war eine gute Idee. Natürlich hast du nun auch den Auftrag bekommen, unsere Angebote bedarfsgerecht zu präsentieren. Ich war auch sehr überrascht, dass ich dies nun vorbereiten soll. Und jetzt bin ich ein wenig unsicher. Worauf kommt es bei so einem Infoblatt denn wirklich an? Könntest du mir da vielleicht helfen? Auf welche Details muss man achten? Sicher, das habe ich dir doch versprochen. Also, bei einer so kurzen Darstellung unserer Angebote musst du unbedingt darauf achten, dass alle wichtigen Informationen aufgeführt sind. Es geht vor allem um den Inhalt des Kurses, den würde ich zuerst beschreiben. Und danach solltest du jeweils die spezifische Zielgruppe benennen, damit die möglichen Kunden sich angesprochen fühlen. Als nächstes folgen die Dauer, die Kosten und Fördermöglichkeiten. Und auch die Abschlussprüfungen müssen erwähnt werden. Genau, die von der IHK anerkannten Zertifikate. Ach, Daniel, ich soll Frau Grüneberg bis morgen den Entwurf schicken. Dabei geht es zunächst um den PC-Kurs MS Office PowerPoint. Wenn dieser Entwurf gut ist, sollen noch 4 weitere Kurse auf diese Art beworben werden. Das ist kein Problem. Wir können das gern gemeinsam schreiben. Wenn genug Platz ist, solltest du unbedingt auch unsere professionellen Methoden und die erfahrenen Dozenten erwähnen. Ja, natürlich. Und vielleicht auch, dass die Schulungsmaterialien in Form einer Mappe ebenfalls zum Angebot gehören. Und auch, dass wir diesen Kurs nicht nur in der MM-Akademie anbieten können, sondern auch als Inhouse-Schulung. Nun, das mit den Inhouse-Schulungen ist für Arbeitssuchende nicht so interessant wie für die Firmenmitarbeiter. Es wäre besser, wenn du in dem Infoblatt zu MS Office PowerPoint schreibst, dass wir den Kurs nicht nur in deutscher Sprache, sondern auch auf Englisch anbieten. Ach Daniel, du hast recht, natürlich. Das ist ja unser aktuelles Angebot, das uns fast konkurrenzlos macht. Die anderen Akademien bieten so etwas gar nicht an. Siehst du, du hast das alles sehr gut verstanden. Dann lass uns anfangen.